Ja, was geht ab? Es ist Mr. Moch, yeah. Ich jag mal wieder einen akustischen Überbums aus der Lunge durch die Stimmbänder, während der Rest flog wie ein traumatisierter Rentner. Yo, Kriminalpolizisten meinen Kontostand zu wissen, nur weil sie denn wie diese Koksniff-Geschichten übern Daumen gepeilt haben, aber ist nicht Moch, so macht es richtig und sagt fick dich. Business unter der Hand, Steuerfahnder, ständig unentspannt und hau'n Riss in die Wand wie mit Quarz an Handschuhen. Drehen Spatten blank und zieh derbe durch, Dicker vor meiner Strandvilla laufen, Chiller Surfer mit Billabong-Caps rum wie Dummhungs. Ey, das ist nicht zu fassen, ich baller sie ohne Faxen über ihren Equipment-Kasten mit der Walter, okay, und jetzt schnell weiter, die Cops sind gleich da, ich spring auf meine neben der Wiper, park in the Street Fighter, drück auf Repeat und nicht auf Leiter. Ich zieh am Gas und bin weg, tight als deine Click bin ich auch. Ey, bei Jan zu dem Mo, es ist sowas wie ein Brauch, dass ich check das Mike kill, so wie diesen Surfer Mike kill eben auch. Ey, vielleicht hätte ich vorher doch noch schreien sollen, lauf, aber das kam halt so aus meinem direkt in seinen Bauch. Ey, und später irgendwann schau ich mir die Schlagzeile in den Nachrichten an, Surfer mordet seinen Partner, dann warf er die Waffe ins Wasser. Lustig, denn die Kriminalpolizisten sind dieselben, die meinem Kontostand zu wissen, nur weil sie den wie diese Koksniff-Geschichten überm Daumen gepeilt haben. Aber ist nicht Mojo, so macht's richtig und sagt fick dich, Business unter der Hand, Steuerfahnder, ständig unentspannt und hau'n Riss in die Wand wie mit Quarz am Handschuh. Zwei Tage Flucht, der Schluss, ich brauch ne Pause und fahr mit dem ortsansässigen Fahrgastbus. Unternehmen auf den Taunus, die Slut am Hotel check-in, macht die Augen groß, als wären sie das Rotkäppchen. Daraufhin check ich sie dann einwärts, gibt's nen Dönermann, denn ich bin aufgeflogen und komm an meine Konten nicht mehr ran. Die sind dein Freund Götzi, ich muss ins Ausland, brauch nen Traumstrand und kalte Pepsi. Dann kommst du um die Ecke und fragst mich verstört, ob ich Pepsi. Ich sag Meister, keinsten, guck mal, gestern hatte ich noch nen Jetski. Und heute häng ich auf der Straße ab wie Kunst von Banksy oder Tubbs, Boogie oder Reebok, also zieh ab. Mochi hat nichts zu tun mit so nem Motherfuck, was ich mach. Ich hau meine Flows zwischen präzis gesetzte Cuts. Yo, Kriminalpolizisten wissen nun meinen Kontostand und ich hab wieder gar nichts außer Next Beat. Keine Keramik oder Daunenwäsche, sondern den Boden von dem Güterwaggon. Mochi Tone rappt in einer anderen Norm, bin top in Form und zum Flashen geboren. Ey, und du? Und der Waller, die Schuster, Kollege, sind wack wie ein Loch in der Tür durch ein Poster. Solange ich meinen Humor behalte, ist alles in Ordnung. Mr. Mochi in Camouflage-Tarnung. Eure Raps gehen nicht klar, als wären sie meine Kartenzahlung in momentaner Lage. Tisch voller Hehlerware, der Zug bremst, ich warte nicht, pack alles ein und spring ins Dickicht. Die Augen der Kids im Zug gegenüber leuchten wie ein Knicklicht. Ich renn bärtig in die nächste Bank, schrei fick dich, du Schemo-Schwanz. Drückst mir jetzt schleunigst 5 Säcke Füchse in die Hand. Oder für dich und deine Fam wird zukünftig riskant. Daraufhin zieh deine Fresse wie Geschwindigkeitsanz. Zeige Tafeln, an denen ich vorbeizieh. Dabei bin ich ohne Gewehr, als wäre das hier eine Fernsehlotterie. Ey, ich knie bis zum Hals in der Scheiße. Yo, stell ich mich auf die Gleise, fliegt der Zug aus der Bahn. Ey, die Kriminalpolizisten beißen sich in die Hand, denn ich bin weg und lieg gesmooft am Strand. War schon gut riskant und dumm unerkannt zu bleiben, wenn ich jetzt nur noch braun gebrannt rum. Yes, es ist Tones in der Fels in der Brandung. Leider können die meisten Typen nicht mit dem Humor um, aber das ist mir egal, denn ich sorg für 1A-Beschallung. Mr. Mochi bringt den Beat in Ballung.